Untergrund hat er sein Bett. Aber als es ihm noch gut ging, habt ihr sein Blut geleckt. Er hat euch alles gegeben. Jetzt wird er dafür verraten. Ihr wisst nicht mal, wer ist. Wer von euch hat ihn verstanden? Radical American Poetry. Geweitete Phrasen haben nichts von Poesie. Legt das Mic aus euren Händen, ihr seid keine Soldaten. Ihr legt in den Ketten und haltet ihn wie ein Sklaven. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, er lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, ihr lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Anfang der 70er, Bronx, New York, war sein Geburtsort. Dank der Technik von Cool Herc mit zwei Funkplatten. So ist sein erster Beat entstanden. Die Sugar Hill Gang schenkt dem Rappers Delight. Schon entstanden Tidy Crews, weit und breit. Mit Furious 5 und Afrika Bambaataa, LML und natürlich Grandmaster Flash. Def Jam, Content Studio macht Cash. Mit LA Cool J, Public Enemy, dank Beastie Boys, Run DMC. Konnte sich verbreiten weltweit bei Millionen Nationen. Seine Ära einleiten. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, er lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, er lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Was ist aus dir geworden? Deine Absichten sind gut, doch dein Ansehen ist gestorben. Lässt verborgen vor dich stehen Hass und Gewalt sehen. Die Leute haben Angst vor dir, weil sie in dir nur Krieg sehen. Er kam, um Gleichheit zu schaffen, Verständnis zu lernen, sich mit Freiheit gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Er hat schon so viel gesehen, er gab euch sein Wissen, steht für Weisheit. Doch ihr habt alles vergessen. Braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, er lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, ihr lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, er lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt. Ihr braucht Hip-Hop, glaubt ihr braucht euch. Seine Wurzeln haben Durst, doch sein Wasser ist verseucht. Ihr schreit, ihr lebt für Hip-Hop, dann zeigt ihm Respekt. Folgt seinen Grundsätzen, bevor er verreckt.